Nur dieses Leben besitze ich. Zu leben hier. Keinen anderen Tod. Nur diesen. Vertrieben werden von hier. Keine Brücken zu künftigen Welten, kein Beginnen neu, außer durch dieses Ausmaß der Liebe von dir. Mögen Sie Emily Dickinson? Hörspiel von Kai Green nach Briefen und Gedichten von Emily Dickinson. Ich wünsche eine Unterredung. Kommen Sie im Morgen oder Abendrot. Meinetwegen auch zu Neumond. Der Ort ist einerlei. Mit Gold, Purpur oder Sackgewändern. Auf Kleidung gebe ich nichts. Mit Schwert, mit Stift, mit Pflugschar. Es gilt die Waffe weniger, als der sie führt. In Kutsche, Karre oder auch zu Fuß. Die Equipage ist der Person nicht gleichzusetzen. Die Seele, der Geist, der Leib, gleich viel. Ob Heer, ob ohne, ob Sonne oder Sturm, ob Himmel oder Erde. Irgendwie, nirgendwie werde ich sie sehen. Nicht sehen allein. Nein. Plaudern. Ein Tittertitt. Stell dich ein Schwatz. Austausch von Meinungen schwebt mir vor. Ich ahne, wir werden uns schon einig. Wir werden unverzüglich sein. Zur Zeit und außer ihr werden angedeihen lassen, hegen, hochhalten, hätscheln, wachen, warten, zweifeln, einbehalten, bessern, erhöhen, erhellen. Alle erhabenen Seelen, wie fern auch immer, sind unser und die unseren ihre. Es werden Seiten angeschlagen werden. Es schließen sich Kreise der Gegenseitigkeit. Cognationem internos. Nur schläft die Welt den Schlaf von Ignoranz und Irrsal. Und sie zu wecken, müssen wir krähen wie Hähne, singen wie Lerchen, aufgehen wie Sonnen. Oder lassen sie uns die Gesellschaft mit der Wurzel ausreißen und neu pflanzen. Wir wollen Armenhäuser erbauen, transzendentale Gefängnisse und Galgen. Wir wollen Sonne und Mond ausblasen und Erfindungen fördern. Alpha wird Omega küssen. Wir werden den Berg der Ehre im Sturm nehmen. Halleluja! Wenn du im Herbst es kämest, den Sommer fegt dich fort, halb verlachend, halb verachtend, wie die Hausfrau fortfegt eine Fliege. Wenn ich dich in einem Jahr erst sehe, ach, die Monate rollt ich wie Wollknäuel auf und legte jedes in ein anderes Fach, dass sie sich nicht verheddern. Wenn du um Jahrhunderte dich verspätest, so zählt ich sie mit meiner Hand, subtrahierend, bis die Finger mir abfielen hinab in Van Diemen's Land. Wär gewiss, dass nach des Lebens Ende deines und meines weitergeht allzeit. Ich wirf es weg wie eine Hülse und will der Ewigkeit. Doch jetzt, da ungewiss, wie lang die Zeit des Wartens ist, macht's mich rasend, wie die Koboldbiene, die nicht preisgibt, ob sie sticht. Hier bei uns daheim hat es heute geregnet, mitunter so fest, dass ich dachte, du müsstest es Trommeln hören. Ratatata, auf den Blättern. Und die Vorstellung gefiel mir so gut, dass ich stille saß und lauschte und schaute. Hast du es gehört? Oder war es nur Einbildung? Schließlich kam die Sonne raus, gerade noch zur rechten Zeit, um gute Nacht zu wünschen. Und jetzt leuchtet der Mond. Ein Abend, an dem du und ich spazieren gehen und wunderbar sinnieren könnten, wärest du nur hier. Ich wollte dir von vielen wunderlichen Dingen flüstern, im ewigen Licht deine Gedanken lesen und die Antwort in deinem Gesicht, dort nach dem suchen, was du von mir denkst, was ich tat und tue. Ich weiß, du wärest erstaunt. Ob freudig oder nicht, steht mir nicht an zu sagen. Ich habe seltsame Dinge gewagt. Kühne, ohne jemandes Rat zu erbitten. Ich bin kostbaren Versuchern erlegen, halte es aber nicht für falsch. Ich kann nur hoffen, dass Glaube nichts Böses sei, noch Gewissheit und ganzes Vertrauen. Und eine Vorahnung von Licht vor Mondaufgang. Ich hoffe, die Menschennatur enthält Wahrheit. Hoffnung ist das Federding, das in der Seele hockt, Lieder ohne Worte singt und nie verklingt, niemals. Ist am betörendsten zu hören im Orkan. Verheerend müssen Wirbelwinde wehen, wollen sie den kleinen Vogel übertönen, der viele hielt so warm. Ich hörte ihn im kältesten Land und auf dem fernsten Meer. Doch nie, auch in Bedrängnis schwer, erbat eine Krume er aus meiner Hand. Hope is a thing with feathers that reaches in the soul. Großen Bedauern teile ich Ihnen mit, dass mein Verstand gestern Nachmittag um 15 Uhr zum Stillstand gekommen ist, ohne sich seither rühren zu wollen. Wenn Sie diese Nachricht in Händen halten, werde ich vermutlich zur Schnecke geworden sein. Dieses unvorhergesehene Geschick entreißt ein geistiges und moralisches Wesen rücksichtslos seinem Wirkkreis. Doch wollen wir nicht verzweifeln? Gott kommt zu uns auf dunkler Bahn. Und sollte ich seinem Willen gemäß zum Bären werden und meine Mitmenschen beißen, so wird es zum Besten dieser verderbten und verdammten Welt sein. Wollte der Herr der luftigen Sphäre aufhören, mit Schneebällen zu werfen, werden wir uns vielleicht wiedersehen. Sonst nicht sehr wahrscheinlich. Ich starb für Schönheit und hatte kaum mich eingelebt im Grab, als einer, der für Wahrheit starb, ins Nachbarzimmer zog. Er fragte sanft, was ließ dich scheitern? Die Schönheit, erwiderte ich. Und mich? Die Wahrheit. Sie sind eins. Zu Brüdern macht uns das, sprach er. Und so erzählten wir, die wir verwandt, nachtnächtlich Wand an Wand, bis das Moos erreichte unsere Lippen und unsere Namen verloren gingen. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber die Welt sieht heute düster aus und ich weiß kaum, was ich tue. Alles wirkt so sonderlich. Hier im Haus drängen sich jeden Tag Exemplare der Menschheit, hohe, niedere, geknechtete und freie, an weltlich Gütern arme und der mächtige Dollar. Und was um alles in der Welt sie suchen, bleibt ein Geheimnis. Doch ich hoffe, sie werden vergehen wie in der Vegetation Insekten. Es ist kalt heute Abend. Der Gedanke an dich dafür jedoch so warm, dass ich davor sitze wie vom Kamin und mich nie wieder frieren kann. Gäbe es auf Gebete Antwort, wärst du heute Abend hier. Doch ich suche und finde nicht. Ich klopfe an und es wird nicht aufgetan. Ob Gott gerecht ist, das muss er doch wohl sein, meine ich. Und der Fehler lag bei Matthäus. Was ich meine, ist Folgendes. Dass ich die ganze vergangene Woche an dich gedacht, bis die Welt runder wurde, als sie es gelegentlich ist, und ich mehrere Teller zerschlug. Wilde Nächte wär ich bei dir, in diesen wilden Nächten schwelgten wir. Umsonst die Winde für ein Herz im Hafen. Fort mit dem Kompass, fort mit den Karten. Rudernd im Paradies, das Meer, ach, dürfte ich ankern. Heut Nacht in dir. Ich habe andere Nachrichten und lege nun das Lachen weg, um einmal tief zu seufzen. Mutter ist seit unserer Heimkehr invalide. Und noch immer führen wir unserem Vater das Haus, während Mutter auf dem Sofa liegt oder in ihrem Sessel ruht. Ich weiß nicht, was ihr fehlt. Ich bin doch nur ein dummes Kind und fürchte mich. Oft wünschte ich, ich wäre ein Gras oder eine grüne Margarite. Sie schrecken keine der Sorgen des Staubs. Der Schmetterling im Himmel, der seinen Namen nicht kennt, der keine Steuern zahlt, der kein Heim sein eigen nennt, steht auf gleicher Stufe wie du und ich und höher will mir scheinen. So erhebe dich und seufze nicht. Das ist der Weg, anstatt zu weinen. Sea washed around the house, a sea of summer air, and rose and fell the magic place. planks that sailed without a Wir haben gerade Sonntag und alle sind zur Kirche. Die letzten Wagen sind vorbei und ich bin ins neue Gras gekommen, um Chorhymnen zu lauschen. Drei, vier Hennen sind mir gefolgt. Wir sitzen hier wie auf der Stange. Und während sie glucken und tuscheln, will ich dir sagen, was ich heute sehe und du auch sehen müsstest. Ein sanftes Meer strömte um das Haus, ein Meer aus Sommerluft, ein Auf und Ab von Zauberschiffen, die schipperten frei von Kümmernissen. Der Käpt'n war der Schmetterling, die Biene Steuermann und ein ganzes Universum. Als begeisterte Besatzung ich war sehr beschäftigt, doch daran liegt es nicht, dass ich nicht schrieb. Und wir haben viel Besuch gehabt, aber daran liegt es nicht. Ich war so töricht, mich über eine Kleinigkeit zu verdrießen. Und ich hoffe, dass Gott mir verzeihen mag, wie er es noch oft wird tun müssen, wenn er lange genug lebt. Du fehlst mir nicht. Wirklich nicht. Ich sitze lediglich und blicke aus dem Fenster hinaus ins Nichts und weiß, alles ist verloren. Empfinde nichts. Nein. So wenig, als der Stein empfindet, dass es friert, der Baum, dass es still ist, wo es einst warm und grün war und Vögel im zwitschernden Gezweig. Ich erhebe mich, weil die Sonne scheint. Und der Schlaf mich verstößt. Ich bürste mein Haar und kleide mich an und frage mich, was ich bin und wer mich so erschaffen hat. Dann spüle ich Geschirr und späterhin spüle ich es wieder. Und dann ist Nachmittag und Damen kommen zu Besuch, dann Abend und der eine oder andere Genosse des anderen Geschlechts schaut auf eine Stunde vorbei. Und dann ist dieser Tag herum. Es hat keinen Zweck, dir zu schreiben. Ebenso gut könnte ich im Fingerhut Tau schleppen, um endlose Feuer zu löschen. Sieh diesen kleinen Fluch und Segen allen Lebens, so bekannt wie unbekannt, unser Name ist Liebe. Ihn zu entbehren ist Leid, ihn zu besitzen Wunde. Im Paradies, sonst nirgendwo, ward Gleiches je gefunden. Die Vögel singen wie zuvor. Ach, gedankenlose Vögel. So viele gebrochene Herzen müssen die Vögel singen hören, und viele kleine Blumen sprießen gerade so, als hätte die Sonne nicht für immer aufgehört zu scheinen. Wie geht es Ihnen heute Abend? Möge Ihr Becher gut gefüllt sein. Möge stets die Zeit der Reife sein. Das Leben ist so Porzellan. Da vergewissert man sich gern, ob alles gut ist. Dass man nicht in einem Scherbenhaufen über die eigenen Hoffnungen stolpert. Freunde sind mein Besitzstand. Die Raffgier, sie zu horten, müssen sie darum verzeihen. Worte von Glücklichen gesagt sind dürftiger Gesang, doch von Schweigenden gefühlt sind Worte wunderbar. Die Seele hat Momente des Gefesseltseins, wenn sie vor Angst erstarrt, spürt, wie das Grauen schaudernd naht. Es stoppt und schaut sie an, grüßt und streichelt mit Fingern lang ihr Haar, das schon vereiste. Es saugt koboldgleich an ihren Lippen, auf denen zärtlich der Geliebte reiste. Schändlich! Dass eine Regung so gemein sich vergreift an einem Stoff, so rein. Die Seele hat Momente des Geflüchtetseins, wenn sie alle Türen sprengt, tanzt wie eine Kanonenkugel allüberall und der Stunden nicht gedenkt, wie eine Biene, freudetrunken, zu lang verbannt von ihrer Rosenwiese Freiheit spürt und weiß nichts mehr als Mittagszeit und Paradiese. Die Seele hat Momente des Gefangenwerdens, wenn fortgeführt als Frevlerin mit Fesseln an den Füßen, den Gefiederten und Kettenglieder für die Lieder, das Grauen sie erneut willkommen heißt. Keine Sprache, kein Schrein gibt das wieder. Sind Sie zu sehr beschäftigt, zu sagen, ob meine Verse leben? Der Geist ist sich selbst so nah. Er sieht nicht überscharf und ich bin ohne Rat. Fänden Sie darin den Atem und Muße, mir's zu sagen, fühlte ich lebhafte Dankbarkeit. Prosa sperren sie mich ein, wie damals, noch ein Kind, als sie mich stellten in den Spind. Denn still sollte ich sein, still. Hätten sie hineingespäht, sie hätten gesehen, wie mein Verstand sich dreht. Sperrten sie einen Vogel in den Bauer wegen Singens, es wär kaum schlauer. Er muss nur wollen, er allein und gelassen wie ein Sternenlicht blickt er herab auf sein Gefangensein und lacht. Nichts anderes tue ich. Da Sie mich nach Gesellschaft fragen, Hügel, Sir, und Sonnenuntergang, und ein Hund, groß wie ich selbst, den Vater mir besorgt hat. Sie sind besser als menschliche Wesen, Sie wissen, aber sagen's nicht. Und der Lärm in den Tümpeln um Mittag übertrifft mein Piano. Ich habe einen Bruder, Austin, und eine Schwester, Winnie. Der Mutter liegt am Denken nichts. Und Vater vor lauter Akten nimmt kaum Notiz. Er kauft mir viele Bücher und fleht, ich soll nicht lesen, weil er fürchtet, sie rütteln am Geist. Sie wüssten gern von Büchern. An Poesie habe ich Keats und Mr. und Mrs. Browning, an Prosa Mr. Ruskin und Sir Thomas Brown und die Offenbarung. Schulunterricht genosse ich, doch in ihrem Sinne keine Bildung. Sie erwähnen Mr. Whitman. Ich kenne es nicht, sein Buch. Man sagt mir, dass er schändlich sei. Wenn ich ein Buch lese und mir wird davon am ganzen Körper so kalt, dass kein Feuer mich mehr wärmen kann, weiß ich, das ist Poesie. Wenn mir buchstäblich ist, als würde mir die Schädeldecke entfernt, weiß ich, das ist Poesie. Nur so erkenne ich sie. Gibt es andere Möglichkeiten? Ich wohne in der Möglichkeit. Ein Haus, schöner als die Prosa, hat Fenster ungezählt und Türen himmelweit. Zimmer hat's wie Zedern von keinem Aug geschaut und Dachgiebel immerwährend. Der Himmel hat gebaut. Besucher hat's, die allerschönsten. Und als Beschäftigung dies, weit zu öffnen, meine schmalen Hände, zu empfangen, ein Paradies. Don't tell. Lächelnd lese ich den Rat, meine Verse nicht vorschnell zu veröffentlichen. Ist der Gedanke mir doch fern, wie es für Moment der Flosse. Wäre der Ruhm mein, ich könnte ihm nicht entkommen. Wenn aber nicht, der längste Tag hetzt mir voraus beim Jagen. Und Gutheißung meines Hunds wäre mir versagt. Dann besser dieser Barfußrang. Ruhm ist eine Biene, kann stechen, kann singen, ach, hat auch Schwingen. Glauben Sie mir wohl auch so, ohne Bildnis? Eine Fotografie, jetzt, besitze ich nicht. Klein bin ich, wie's Zaunkönige sind. Mein Haar keck, wie in ihrem Igel die Kastanie. Und mein Auge, wie die Neige Sherry, die der Gast im Glas lässt. Genügt auch dies? Es ängstigt meinen Vater oft. Er sagt, trete der Tod ein, es wären alle sonst verewigt. Nur mein Andenken hat er nicht. Doch sah ich daran schon nach Tagen alles Leben sich vernutzen und verwehre die Schmach einer Fotografie. Sagen Sie mir nicht Caprice nach. Sie schreiben dunkel. Ich kenne den Schmetterling, die Echse und das Knabenkraut. Sind es Landsleute nicht auch Ihnen? Ich bin niemand. Wer bist du? Bist niemand auch du? Dann gibt's von uns schon zwei. Sag nichts. Du weißt, sonst gibt's Geschrei. Wie trostlos, jemand zu sein. Wie ein Frosch im Juni ohne Rast seinen Namen in die Welt zu schreien. Für einen Applaus im Morast. Ich schreibe, ich erhalte keine Antwort. Ich sage mir, Sie verdienen mein Vertrauen. Ich bin nicht ungläubig, ich kehre wieder. Kardinäle täten es nicht. Und wenn sie mich verlachen, und wenn die gesamten Vereinigten Staaten über mich lachen, mich hielte das nicht auf. Meine Sache ist's zu leben. Ich entdeckte einen Vogel heute Morgen. Weit, weit unten in einem kleinen Strauch am Fuß des Gartens. Und wozu singen, fragte ich. Wenn niemand hört. All die Briefe, die ich schrieb, besitzen Schönheit nicht wie dies. Silben aus Samt, Sätze aus Plüsch, Untiefen aus Rubin, unberührt, Lippen verhüllt für dich. Spiel es wie ein Kolibri. Und er schlürfte mich. Als sie gegangen waren, tremolierte leise ein Wind durchs Haus, wie ein weiter Vogel und machte es so luftig wie einsam. Als sie fort waren, kam die Liebe. Ich dachte es mir schon. Das Herz speist erst, wenn der Gast gegangen ist. Zu starker Zuneigung gehört so untrennbar Scham, dass wir alle Adams Zögern kennen. Der Weg des Liebhabers ist göttlich und nichts für den Bettelsack. Am Freitag habe ich Leben gekostet, einen Riesenbissen. Ein Zirkus zog am Haus vorbei. Noch immer habe ich den Kopf voll Rot, obwohl die Trommeln längst schon schweigen. Um eine Prärie zu erschaffen, braucht's Klee und eine Biene. Einen Klee und eine Biene und Träumerei. Die Träumerei schafft's auch allein. Sollten rar die Bienen sein. Dieweil auf dem Wald, noch als kleines Kind, sagte man mir, eine Schlange könnte mich beißen. Sagte, ich könnte Giftblumen pflücken oder Trolle könnten mich entführen. Und doch ging ich hin und traf niemanden, nur Engel, deren Scheu vor mir weit größer war als meine je vor ihnen. Und so habe ich das Zutrauen nicht zu dem Betrug, in dem sich andere üben. Wenig hat sich hier ereignet, als die Einsamkeit, zu täglich, um davon zu reden. Es regnet in der Küche und Winnie kauft einer Indianerin Brombeeren ab. Werde wohl nicht mehr vor die Tür gehen. Mein Dschungel grenzt an Wall Street. War der Ozean freundlich? Küssen für Thoreau. Sommerhimmel sehen ist Poesie. Mag das ein Buch auch niemals teilen. Wahre Gedichte enteilen. Wie schnell sind wir gegangen? Wiedergekommen hingegen oft nur nach langen Jahren. Und doch geschieht es achselzuckend wie eine Kleinigkeit. Zuneigung ist wie Brot, unbemerkt, bis wir verhungern. Und dann träumen wir davon. Wir singen es, malen es, wodurch jeder Bengel auf der Straße mehr hat, als er essen kann. Wir werden mit den Jahren nicht älter, nein, täglich neuer. Von alledem versuchten wir zu sprechen, doch verwehrt es die Zeit. Sehnsucht könnte das Geschenk sein, das niemand schenken kann. Weißt du noch, was du mir sagtest, als du damals abends zu mir kamst? Wir müssen Acht geben, was wir sagen. Kein Vogel kehrt ins Ei zurück. Ein Wort, unbedacht, geworfen auf ein Blatt, vermag die Sinne zu beflügeln, wenn eingehüllt ins Leichentuch sein verschrumpelter Verfasser ruht. Ein Satz vermag zu infizieren über Jahrhunderte hinweg. Wir können Verzweiflung inhalieren von einem Tropenfieber. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Ich hielt mich stets für stark gebaut. Doch dies Stärkere hat mich untergraben. Am 15. Juni saßen wir zu Abend, als Austin kam. Er hielt eine Depesche in der Hand und ich sah in seiner Miene, dass wir allesamt verloren waren, ohne zu wissen wie. Er sagte, Vater sei sehr krank und er und Winnie müssten fahren. Die Eisenbahn war bereits fort. Und während man die Pferde schirrte, kam die Todesnachricht. Vater lebt nicht mehr bei uns. Er wohnt in einem neuen Haus, in kaum einer Stunde errichtet. Ist es diesem dennoch überlegen? Einen Garten hat er nicht. Also bringen wir ihm die besten Blumen. Und wenn wir nur wüssten, ob er es weiß, könnten wir vielleicht aufhören zu weinen. In diesem kurzen Leben, das währt nur eine Stunde lang, wie viel, wie wenig liegt in unserer Hand. Einige Dinge können niemals wiederkehren. Kindheit. Einzelne Formen der Hoffnung. Die Toten. Freuden jedoch können wie Menschen zuweilen verreisen und dennoch verweilen. Wir trauern nicht um Reisende, um Seefahrer. Ihre Wege sind schön. Ungezählte Male malen wir uns aus. Was sie erzählen, sind sie wieder hier. Hier. Was für eigentümliche Hiers. vorausgesagte Orte. Der Geist ist ein Passant, ist sich selbst, gleich in welchen Tiefen, sein eigenes Land. In der Natur ist der Spuk zu Hause. Die Kunst, sie will ein Spukhaus sein. Sie fragen mich, ob ich noch schreibe. Ich hab sonst keine Spielgefährten. Ich schicke ihnen einen Sturm und ein Epitaph und ein Wort an einen Freund. Ich sah nie ein Moor. Ich sah nie das Meer. Doch ich weiß, wie ihr Heidekraut ausschaut und wie eine Woge schäumt. Ich sprach nie mit Gott. Das Himmelreich sah ich noch nie. Doch bin des Ortes ich gewiss, als gäbe es Garantie. Ein Wind kam auf, wie ein Fanfarenstoß, der durchs Gras sich zitternd wand. Ein grünes Frösteln befiel die Hitze, die unheilkündend schwand. Die Fenster schlossen wir und Türen vor dem smaragdgrünen Geist. Der schicksalselektrisierte Mokassin schritt Knall auf Fall vorbei. Das Baumvolk fremd und keuchend und Zäune nahmen Reis aus und in Flüssen trieben Haus an Haus. Bezeugen kann's, wer erlebte jenen Tag. Im Kirchturm wilder Glockenschlag tat die Botschaft kund geschwind. Wie viel kann kommen, wie viel kann gehen. Und dennoch bleibt die Welt bestehen. Die gute Mutter, die nicht gehen konnte, ist entflohen. Wir hatten nicht bedacht, dass sie, die keine Glieder hatte, Flügel besaß. Und so enthob sie sich uns unerwartet wie ein befehligter Vogel. Vor einigen Wochen war sie sehr erkältet. Wir alle waren es. Bloß genasen wir übrigens bald, sie hingegen nur zögernd. Der Arzt ihres Vertrauens, der sie uns oft schon, da sie gehen wollte, wiedergab, war bei ihr und sah keinen Grund zur Sorge. Nach ihrem Husten litt sie Nervenschmerzen. Und diese, müssen wir annehmen, richteten den schließlichen Schaden an. Am letzten Tag ihres Lebens schien sie ganz wiederhergestellt und nahm Limonade, Brühe und Pudding mit einem Heißhunger zu sich, der uns entzückte. Nach einer unruhigen Nacht klagte sie über große Müdigkeit und ließ sich früher als sonst vom Bett in ihren Lehnstuhl heben, wo sie mit kurzem Atem und einem »Lass mich nicht allein« ihr liebes Leben beendigte. Der Tod gleicht dem Insekt, das den Baum bedroht. Bereit, ihn zu vernichten, wird's nicht fortgelockt. Mit Springkraut ködre es, mit der Säge such es, bedräng es, kostet's dich auch alles, was du bist. Doch wenn's eingedrungen ist und keine Kunst ergreift's, umarm den Baum, lass von ihm ab. So will's das Pack. Die Männer lesen heute Äpfel auf und hübsche Mieter verlassen die Bäume. Vögel, Bienen, Ameisen. Eine Schwirrammer hörte ich 6-mal missbilligend »Tss« sagen. Wie wir es wohl fänden, wollte man unsere Vorrechte in einem Fass fortkarren. Nun sind sie alle fort und die Grillen freuen sich. Ihre seidenfeine Schelte schwingt noch in der Dämmerung und dämpft den sanften Aufruhr des sich neigenden Tages. Das hier ist nur Fragment. Doch Ganzes gibt's auf Erden nicht. Kann ich verhindern, das zerbricht ein Herz, so würde ich leben nicht umsonst. Kann ich lindern eines Lebens Leid oder mindern einen Schmerz, kann erschöpfte Wanderdrossel zurück ins Nest ich heben, so würde ich leben nicht umsonst. Sie haben mir einst freundlicherweise Ihren Rat angeboten. Darf ich Sie jetzt darum bitten? Ich habe für einen guten Zweck ein Lied zugesagt, mag es jedoch ohne Ihre Zustimmung nicht hergeben. I shall not live shall not live in vain. If I can ease one life, the aching or cool one pain, I help one fainting raven onto his nest again. Acht Samstagnachmittage ist es her, da buk ich mit Maggie Kuchen, als ich eine große Finsternis nahen fühlte und bis zum späten Abend von nichts mehr wusste. Als ich erwachte, sah ich einen fremden Arzt über mir. Und er nahm mich an, ich stürbe oder sei gestorben. Alles war so gütig und gesegnet. Ich war in Ohnmacht gesunken und hatte zum ersten Mal in meinem Leben besinnungslos dagelegen. Darauf wurde ich sehr krank und bereitete den meinen große Sorge. Doch nun werde ich wohl bleiben. Der Arzt sagt, ich litte an nervlicher Entkräftung. Vielleicht. Ich kenne die Namen von Krankheiten nicht. Die Krisis der Trauer zu vieler Jahre. Sie ist's, die mich müde macht. Wie Emily Bronte, ihrem Schöpfer schreibe ich meinen Verlorenen. Bliebe in dir allein, doch jedes Sein bestehen. Reisen von einer Welt, wie wir sie kennen, in eine, die wir Welt der Wunder nennen. Gleicht des Kindes Zwickmühle, wenn es betrachtet einen Hügel. Hinter dem Hügel ist Zauberland, ist alles unbekannt. Doch vermag das Verborgene aufzuwiegen, wenn's alleine wird bestiegen? Der Tod vermag nicht halb so schnell zu plündern, als Leidenschaft zurückverdient. Wir haben nun einen weiteren Memorial Day, der Blumen braucht. Gilbert bekam Lilien, Vater und Mutter Pflaumen und Weißdornzweige. Wenn die Reihe einst an mir ist, wünsche ich mir Butterblumen. Zweifellos wird mir das Gras eine gönnen. achtet sie denn nicht die Launen ihrer hastigen Kinder? Anbei die Vögel, die nicht nach Süden ziehen. Liebe, bist so hoch, kann dich nicht ersteigen. Doch wären es zwei, sich abwechselnd dabei, am Chimborazo. Wer weiß, ob nicht wir, Könige, dann anlangten bei dir, Liebe, bist so tief, kann dich nicht überqueren. Doch wären es zwei statt einer allein, Ruderer und Segelboot, einen königlichen Sommer lang. Wer weiß, erreichten wir die Sonne dann? Liebe, bist so verhüllt, nicht viele schauen dich, lächeln, sich verwandeln, plaudern und sterben. Glückseligkeit wie ein Spleen ohne dich. Von Gott im Spott verschrien als Ewigkeit. Was für ein Hasardspiel ist ein Brief. Wenn ich an die Herzen denke, die er versenkt hat, wage ich die Hand kaum auch nur zu einer Anschrift zu heben. Ich schreibe inmitten der Wicken bei den Pirolen und könnte die Hand auf einen Schmetterling legen, zöge er sich nicht zurück. Berühren Sie Shakespeare für mich. Des Erlösers einzige Unterschrift unter dem Brief, den er der Menschheit schrieb, lautete: Ein Gast. Und ihr habt mich beherbergt. Des Pirols Gesang kann sein gewöhnliches Geräusch oder Himmelsklang. Am Vogel liegt es nicht. Der singt die gleiche Weise, ob laut, ob leise. Den Ton macht das Ohr, stellt sich Dinge vor, dunkel oder hell. Mag's ein Gesang nun sein, oder mag's keiner sein, es tönt von innen. Das Lied erklingt im Baum, bezeugt der Zweifler mir: Nein, mein Herr, in dir. Das kleine Herz kann nicht brechen. Das Glück seiner Strafe tröstet das Große. Aus dem Abgrund kommen und wieder in ihn eingehen. Das ist das Leben. Oder nicht? Mögen Sie Emily Dickinson? Hörspiel von Kai Green. Nach Briefen und Gedichten von Emily Dickinson. Übersetzung der Briefe aus dem Amerikanischen, Uda Strätling. Übersetzung der Gedichte aus dem Amerikanischen, Kai Green. Herausgeber der Emily Dickinson Werke, Harvard University Press. Mit Birgit Minichmeier als Emily Dickinson und als Gast Christopher Nell. Komposition Coco Rosi. Ton und Mischung Jean Chimchak. Dramaturgie Holger Renk. Regie Kai Green. Eine Produktion von Radio Bremen mit Deutschlandfunk 2021. Ein Wort ist tot, ist es gesagt, sagt man. Ich sag, gerade dann fängt sein Leben an diesem Tag.